Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Facebooks F8-Entwicklerkonferenz diese Woche in San Jose. Informationen von Achim Killer waren das und mit ihm bin ich auch weiterhin verbunden. Achim, die virtuelle oder die augmented, die erweiterte Realität im Zentrum der Konferenz eines sozialen Netzwerks. Ergibt das irgendeinen Sinn? Schon. Facebook hat ja 2014 so richtig eingekauft. WhatsApp für 19 Milliarden, klar, nach Facebook selbst, die beliebteste Kommunikationsplattform. Aber der Konzern hat sich damals auch den Hersteller von VR-Brillen, Oculus, 2 Milliarden kosten lassen. VR war zwar auch damals schon Hype, aber was ein soziales Netzwerk damit anfangen will, das war damals nicht so richtig einsichtig, also mir zumindest nicht. Jetzt ist es raus, nach dieser F8. Facebook will sein Kommunikationsgeschäft und das heißt bei diesem Unternehmen ja immer auch das Geschäft mit den persönlichen Daten der Leute, die kommunizieren, um die virtuelle Realität erweitern. Das ist meines Erachtens schon eine sehr konsistente Strategie. Facebook wollte ja auch Snapchat übernehmen und etliche Beobachter der diesjährigen F8 sagen, vieles von dem, was Facebook da gezeigt hat, hat es von Snapchat oder besser gesagt von Snap, wie das Unternehmen jetzt heißt, abgeschaut. Macht der Konzern jetzt selbst, was er nicht hatte einkaufen können? Das wäre, glaube ich, etwas zu kurz gegriffen. Das Besondere an Snapchat sind ja Bilder, die nur eine bestimmte Zeit zu sehen sind. Ja, und diese Bilder kann man dann anreichern mit Masken und allen möglichen Spielereien. Wenn man so will, ist das schon eine Form von erweiterter Realität. Und Unternehmen können ja auch Anzeigen quasi als Realitätserweiterung bei Snapchat schalten. Bei Facebook ist es umgekehrt. Facebook geht es nicht um irgendwelche Erweiterungen, sondern Facebook geht es um die Realität. Das müssen Sie nochmal erklären. Naja, SLAM heißt die Plattform, die Facebook entwickelt. Simultaneous Localization and Mapping. Dabei geht es zunächst darum, genau zu erfassen, wo in der ganz gewöhnlichen Realität sich bestimmte Gegenstände befinden. Und darum zu erkennen, um was für Gegenstände es sich dabei handelt. Die Realität zu erkennen, ist einerseits Voraussetzung dafür, um sie sinnvoll ergänzen zu können. Ja, also mehr oder weniger sinnvoll halt. Aber von der Realität, um die es dabei geht, hat Facebook eben bisher kaum etwas erfahren, weil die Leute sie für zu banal halten, als dass sie darüber sehr viel posten würden. Wenn jemand eine Katze hat, dann weiß Facebook das natürlich, weil er davon sicherlich viele Bilder hochgeladen hat. Nicht aber, ob jemand einen ständig überquellenden Mülleimer in der Wohnküche stehen hat, weil in seinem Haushalt so viele volle Windeln anfallen. An solchen harten, geldwerten Informationen ist Facebook interessiert und nicht daran, ob jemand über seine Kaffeetasse ein Dampfwölkchen hinklickt oder ein Stinkewölkchen über eine volle Windel. Und Facebook ist existenziell darauf angewiesen, seine Informationsbasis zu verbreitern. Die ist doch eigentlich wirklich breit genug. Immerhin nutzen ja 2 Milliarden Surfer weltweit Facebook und weit über 1 Milliarde Leute WhatsApp. Ja eben, mehr geht kaum. Die meisten, die jetzt noch nicht bei Facebook sind, haben wahrscheinlich andere Sorgen. Die sind an möglichst kurzweiligen virtuellen Plaudereien wohl dauerhaft nicht interessiert. Unternehmen aber müssen wachsen und im Fall von Facebook heißt das, mehr Informationen sammeln. Informationen über mehr Leute geht kaum noch, also müssen mehr Informationen über die einzelnen Nutzer her. Achim, Mark Zuckerberg hat ja davon gesprochen, dass jetzt das zweite Kapitel in der Konzerngeschichte beginne. Ist das bei solchen Konferenzen ja das übliche Pathos oder hat das irgendeinen realen Hintergrund? Im Zweifel beides. Also es ist schon was dran. Bisher hat Facebook versucht, die gesamte bestehende Kommunikation im Netz an sich zu ziehen. Jetzt versucht der Konzern, alle Bereiche des Lebens zu erfassen. Auch die, die bislang außen vor geblieben sind. Lebensbereiche, die abgeschottet sind vom Netz. Das ist schon ein sehr umfassender Ansatz. Oder, und Fremdwort dafür gibt es auch, totalitär. Achim Killer berichtete über die F8-Entwicklerkonferenz von Facebook diese Woche in San Jose. Bemerkenswert auf dieser Entwicklerkonferenz waren nicht nur die neuen Technologieprojekte, die der Konzern präsentierte. Bemerkenswert war auch die Einlassung von Mark Zuckerberg zu einem Foto, das ein mutmaßlicher Mörder von seiner Tat eingestellt hatte und das nach 2 Stunden wieder von dem Unternehmen entfernt wurde. Damit hat das Netzwerk ja immer wieder Probleme, zu denen sich Zuckerberg dann verhalten muss. Mit Fotos, die Dinge zeigen, die eigentlich nicht gezeigt werden sollten, und mit Texten, die zu Gewalt aufrufen, Hass aussehen oder schlichtweg Lügen verbreiten.